Wisst ihr, was wahre Freunde sind? Habt ihr wahre Freunde? Seid ihr ein wahrer Freund? Wollen wir es rausfinden? Wahre Freunde sind diese Leute, die dir mit Freude bis zum Ende treu sind. Du siehst sie heute, du siehst sie morgen. Für diese Leute bist du nie gestorben. Wahre Freunde sind immer in dir drin. Wie ein Kind freust du dich auf das Gesicht, das dir Vertrauen bringt. Ein wahrer Freund kann mit dir das Leben teilen. Er schenkt dir ein Lächeln und er redet mit dir, wenn du weinst. Er weiß, wie du tickst, wie du blickst, wenn du traurig bist. Mit der Zeit wird ihm klar, wie nah er zu dir ist. Und er hält auch sein Wort und Geld ab. Bei euch nicht, das ist, was diese geldgierige Welt braucht. Wahre Freunde sind diese Leute, die dir mit Freude bis zum Ende treu sind. Du siehst sie heute, du siehst sie morgen. Für diese Leute bist du nie gestorben. Wahre Freunde stehen über dem Problem. Man kann reden und zusammen können sie die Lösung auch schon sehen. Er lässt dich nie im Stich, man kann wirklich auf ihn zählen. Denn der wahre Freund kann dich als einziger verstehen. Er wirft Steine aus dem Weg, damit er weiß, du kannst gehen. Wenn dir etwas passiert, wird er sich nicht von dir wegdrehen. Es ist wie ein Traum, kaum wird er endlich wahr. Steht der wahre Freund vor einem, ohne dass etwas geschah, ja. Wahre Freunde sind diese Leute, die dir mit Freude bis zum Ende treu. Heute, du siehst sie morgen. Für diese Leute bist du nie gestorben. Wahre Freunde sind nicht so leicht zu finden, denn manche hier entpuppen sich als den bestimmten Falschen. Du kannst es nicht riechen, aber du kannst auf der Hut sein. Nicht der Erste, der sich hier als Freund ausgibt, kann gut sein. Wahre Freunde sind diese Leute, die mit Freude.